Die Wasserkrieger. Ein Hörspiel in zwei Teilen von Tim Staffel. Regie: der Autor. Teil 1. Die Wasserkrieger. Der harte Kampf ums blaue Gold. Mit Mia Schelling. Wasser ist ein soziales Gut. Aber wir müssen den Blick auf das ökonomische Potenzial dieses Guts richten. Wasser ist keine unendliche Ressource. Und alles, was keine unendliche Ressource ist, muss einen Preis haben. Es lässt sich nur dann schützen, wenn ich es wie Öl und Gas auf dem freien Markt und den Höchstbietenden verkaufe. Ken Feldhoff ist Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen zum Recht auf sicheres Trinkwasser und sanitäre Anlagen. Vorsitzender des Weltwasserrats, Berater der Weltbank und Vorstandsvorsitzender von Del Aqua. Ein Jahr lang habe ich Ken Feldhoff begleitet und bin Spuren des Wassers gefolgt. Wir fliegen jetzt von Zürich aus nach Libba, Westfalen. Sie wollen die ganze Zeit aufnehmen, richtig? Ja, genau. Also es soll, Sie sagen, wann Sie aufnehmen und wann nicht. Also, wir nehmen jetzt auf, richtig? Ja. Also gut. Meine Assistentin Chiara Menning ist bereits in Libba. Wir haben da Land aufgekauft und gerade mit Tiefenbohrungen begonnen. Außerdem sind wir der Überzeugung, dass die Stadt Probleme mit einer kosteneffizienten Trinkwasserversorgung hat. Mein Ziel ist es jetzt, das Geschäft mit dem Wasser da innerhalb von 3 Jahren so groß zu machen, wie andernorts das Geschäft mit Energie. Libba. Eine gemütliche Kleinstadt mit 35.000 Einwohnern, die in ihrem Einzugsbereich bis zu 100.000 Menschen versorgt. Neben Handel in der historischen Altstadt sind in Libba vor allem Dienstleistungssegmente beheimatet. Bekannt ist die Region auch für ihre Mineralwasserquelle. Ich bin Tobias Wittrock, ich mache das hier mit meiner Frau Lilia zusammen. Ja, am besten, Sie kommen mit rein, ich zeige Ihnen mal den Betrieb. Da vorne ist der Kommissionierungsraum. Und ich zeige Ihnen jetzt mal die Abfallanlage. Bitte hier lang. Jetzt wird es ein bisschen laut. Die Quelle ist, solange ich denken kann, in Familienbesitz. Sie können fragen, wen Sie wollen. Wittrock Mineralwasser kennt jeder in der Region, in ganz Nordrhein-Westfalen eigentlich. Sorry, ich hatte noch einen Call. Guten Tag. Ja, guten Tag. Und jetzt kommen die von Del Aqua daher. Und denken, Sie brauchen nur die Kohle auf den Tisch zu legen und schon verschwinden wir. Wir haben Ihnen ein seriöses Angebot gemacht. Chiara Menning ist Ken Feldhoffs Assistentin. Ich bin Waterhunterin, so nennen wir das in der Branche. Meine Aufgabe ist es, neue Reservoire zu entdecken und dafür die Nutzungsrechte zu erhalten. Sie kommen hierher, kaufen das Land auf und dann fangen Sie an mit Ihren Tiefenbohrungen, weil Sie ganz genau wissen, dass sich das auf unsere Forderungen auswirkt. Lilia, Sie arbeiten mit im Betrieb? Ja, eigentlich bin ich Diplomübersetzerin. Ich stamme aus dem Irak, aber seitdem ich mit Tobias zusammen bin, engagiere ich mich immer häufiger auch im Betrieb. Also ob sich die Bohrungen auf unsere Förderung auswirken, muss man erst mal abwarten. Unser Problem war eigentlich die Abfüllanlage hier. Die ist nur für Glas. Die Kunden, die kaufen aber lieber Plastikflaschen. Ja, und wenn die von Del Aqua Land kaufen, dann kaufen sie heute vor allem Wasser, weil das Wasser, das unter ihrem Land ist, dann ihnen gehört. Und wenn sie dann tief genug bohren, können sie auch aus unseren Quellen abpumpen. Wir können ja unter der Erde keine Grenze ziehen. Wir nehmen nur unsere Rechte wahr. Können wir uns vielleicht irgendwo anders weiter unterhalten? Es ist wahnsinnig laut hier. Ja, bitte, da entlang. Haben Sie denn keine Möglichkeit, das Wasser aus Ihrer Quelle zu schützen? Nicht wirklich, nein. Die haben mir das Übernahmeangebot ja auch sofort gemacht, als sie hier aufgetaucht sind. Aber wir denken eigentlich nicht daran zu verkaufen. Hat ja auch Tradition in unserer Quelle. Natürlich denkst du daran. Darauf spekuliert sie ja. Del Aqua kauft also Land auf, um Zugang zu unterirdischen Quellen zu erhalten. Genau das tun sie. Ja, genau. Also, aber im Moment möchte ich eigentlich nur mein Angebot für ihre Quelle erneuern, ja? Wir wären sogar bereit, den Namen der Quelle beizubehalten. Ich meine, schließlich ist der fest verankert im Bewusstsein der Kunden. Auch die Weiterbeschäftigung eines Großteils der Belegschaft könnten wir garantieren. Mhm. Naja, gut. Die Abfüllanlage muss auf PET-Flaschen umgestellt werden. Ja, da müssen wir natürlich investieren. Ja, na klar. Meine Frau kennt sich aus damit. Sie hat mir das mal vorgerechnet. Wenn man sich die Energiebilanz von Wasser in Plastikflaschen anguckt, also Abfüllung, Transport und Entsorgung, dann ist das so, dass als ob man eine Flasche zu einem Viertel mit Öl füllt. Ja? Gut. Irgendwann werden dann Archäologen bei ihren Ausgrabungen unsere ganze Plastikmüll entdecken und sagen, ah, wir sind auf das 21. Jahrhundert gestoßen. Also Tobias und ich, wir sind uns einig, wir werden auf keinen Fall an sie verkaufen. Chalas. Also eine Messe würde uns schon weiterhelfen, Lilia. Aber eben nicht um jeden Preis. Ich muss auch an meine Mitarbeiter denken. Sie arbeiten teilweise schon in der zweiten und dritten Generation für meine Familie. Es spielt der Preis jetzt nicht unbedingt eine Rolle. Ich habe keinen Zweifel, dass Sie beide über kurz oder lang einsehen werden, dass ein Verkauf die beste Option für alle Beteiligten ist. Nur über meine Leiche. Verschwinden Sie bitte. Gehen Sie jetzt. Verschwinden Sie. Gehen Sie bitte. Gehen Sie. Lilia. Im Rathaus trifft sich Ken Feldhoff mit der Bürgermeisterin Linda Köhne zu ersten Sondierungsgesprächen über eine mögliche Privatisierung der Wasserdienstleistung in Libber. Linda, was hat Sie bewogen, so viel Land und damit eben auch Wasser an Del Aqua zu verkaufen? Tja, wir erhoffen uns von Del Aqua neue Wachstumsimpulse. Ihnen, Herr Feldhoff, ist ja auch daran gelegen, dass die Gemeinde von Ihrer Anwesenheit profitiert und sich weiterentwickelt. Ja, natürlich. Wir bei Del Aqua glauben, dass es unsere Pflicht ist, gleichzeitig Werte für die Aktionäre und für die Öffentlichkeit zu schaffen. Nicht? Wir nennen das gemeinsame Werte schaffen. Das ist ein fundamentales Prinzip für die Art, wie wir bei Del Aqua Geschäfte betreiben. Also mich hat das überzeugt. Auch wenn es Widerstand gegen den Verkauf von Land an Del Aqua gab, bin ich sicher, dass es eine gute Entscheidung im Hinblick auf die Zukunft der Region war. Aber die Privatisierung der Wasserversorgung stand nie auf unserer Agenda. Also in der Wasserwirtschaft ist ein Monopol völlig normal. Die Infrastruktur kann ja aus technischen und hygienischen Gründen nicht von mehreren Anbietern gleichzeitig genutzt werden. Die Frage ist also, was ist besser? Ein öffentliches oder ein privates Monopol? Wer kann dem Kunden attraktivere Angebote machen? Wer kann flexibler auf seine Bedürfnisse reagieren? Ja, das entscheiden meine Wähler. Und die haben sich gegen eine Privatisierung ausgesprochen, als sie mich gewählt haben. Egal! Humphrey! Sag mal, Humphrey, was soll das? Ich bin mitten in einem Termin. Ja, genau deswegen bin ich ja hier. Wollt mir das nicht entgehen lassen, wie du auch noch den Rest von uns verkaufst. Humphrey, entschuldigen Sie, das ist mein Sohn Humphrey, er ist erst 17, er hat ein bisschen... Kein Problem. Humphrey, du engagierst dich also leidenschaftlich für Menschenrechte, stimmt das? Ja, klar mache ich das. Und Wasser ist ein Menschenrecht. Aber dieser Typ, der scheißt auf unsere Rechte. Humphrey, bitte, ich möchte nicht, dass Sie das aufnehmen. Es ist alles okay. In Ordnung, ich diskutiere gerne mit jungen Leuten. Ach ja? Dann erklär mir mal bitte, wie man jemandem etwas verkaufen kann, was ihm sowieso schon gehört. Ihr pumpt unser Wasser ab und vertickt das dann in euren Flaschen. Und das nennst du gemeinsamer Wert? Ja, wenn es nach meinem Sohn gehen würde, dann würden wir das Wasser alle umsonst bekommen. Man braucht täglich 50 Liter Wasser, um menschenwürdig zu leben. Die müssen natürlich für alle umsonst sein. Aber du verhandelst sie gerade mit diesen Typen über die Privatisierung unserer Wasserbetriebe. Humphrey, bitte. Danach kostet uns das Unsummen, wenn wir uns waschen oder unsere Scheiße abspülen möchten. Humphrey. Und wenn wir nicht mehr zahlen können, dann müssen wir halt eben nicht mehr scheißen. Ja, Wasser ist nicht einfach nur Natur, nicht? Wasser ist ein Dienstleistungsgut, so etwas kostet. Es ist kein Widerspruch, wenn die öffentliche Hand in diesem Bereich mit einem privaten Investor zusammenarbeitet. Nee, Wasser ist ein Allgemeingut. So sehe ich das. Da kannst du nicht einfach sagen, das gehört mir. Wie kann denn bitte ein Fluss oder Regenwasser jemandem gehören? Wenn etwas umsonst ist, wird es von niemandem geschützt oder pfleglich behandelt. Ach so, demnächst sollen wir auch noch für Sauerstoff zahlen, wenn wir atmen möchten. Ist das das, was du mir sagen möchtest? Also gut, wir haben das Wasser, Sie haben die Infrastruktur. Ich bin sicher, wir finden einen gemeinsamen Weg. Oh, soweit ich weiß, haben wir sowohl das Wasser als auch die Infrastruktur. Unsere Analysen haben ergeben, dass sich der Grundwasserpegel im Einzugsbereich von Libber signifikant absenkt. Davon ist mir nichts bekannt. Meine Assistentin Frau Manning lässt Ihnen die Berichte unserer Experten gerne zukommen. Warum sinkt denn unser Grundwasser ab? Wegen dir, Mann! Du bist die Pest und die Cholera! Das bist du! Schluss jetzt, Humphrey! Raus mit dir, aber sofort! Nein, er geht! Wollen wir wetten? Humphrey! Ich war hier sowieso fertig. Entschuldigen Sie. Ja, genau. Wir sehen uns in der Hölle, du Arschloch! Humphrey, ich bitte dich! Mia, kommen Sie? Ja. Sag mal, bist du verrückt geworden? In Libber hat der Kampf ums Wasser gerade erst begonnen. Was wird daraus? Welche Rolle spielt das blaue Gold für die Ernährung der Welt? Auf der Suche nach Antworten werde ich einen Mastbetrieb und Deutschlands modernstes Schlachthaus besuchen. Ein Mann besteht zu 55% aus Wasser. Eine Frau zu 50%. Unser Herz, die Nieren, das Gehirn, größtenteils Wasser. Ein Fleischesser verbraucht 5400 Liter Wasser täglich. Ich befinde mich mitten unter Schweinen in einem Mastbetrieb. Ken Feldhoff, Vorsitzender des Weltwasserrats und CEO von Dell Aqua, mit dem ich eigentlich gemeinsam hierher wollte, musste unvermittelt zu einem Vortrag über gesunde Ernährung nach Lagos, Nigeria abreisen. Bei mir sind jetzt der Ernährungswissenschaftler Andreas Großkreuz aus Münster. Hallo. Und der amerikanische Landwirtschaftsexperte Craig Patton. Ja, auch hallo. Also, mein Name ist Holger Schmidt. Mir gehört der Betrieb hier. Oder gehörte, wie ich wohl bald sagen muss. Holger, eigentlich wollten Chinesen in deine Schweinefarm investieren. Ja, ist richtig. Bisher haben wir nur nach China exportiert. Also die Ringelschwänze und die Rückenschwarten, die werden da getrocknet gerne als Cracker gegessen. Wir haben in North Carolina den größten Schweinemastbetrieb der Welt. Gehört auch zur Shanghai Group aus China. Ja, mit denen haben wir auch verhandelt. Schauen Sie mal. Also wir haben hier jetzt 2500 Schweine. Die einen unglaublichen Lärm veranstalten. 2500. Wir haben in Smithfield 2500 allein in einer Halle. Wir haben 11 Millionen Tiere da. Ja, aber wir sind auch schon groß. Das ist so ein Stück gehen hier. Also, ihr seht hier die Gitterböden und da fließen Fäkalien unter Urin, die fließen da durch und das wird dann in Wannen aufgefangen. Das sind bei 2500 Schweinen jährlich ca. 100 Millionen Liter flüssige Abfallstoffe, die wir entsorgen müssen. Ja, dann, da stell dir mal vor, wie viel Abfall 11 Millionen Tiere produzieren. Ja, da brauchen wir dann schon sehr viel Wasser für die Ver- und Entsorgung. Ja. Andreas Großkreuz, Sie forschen im Bereich Ernährungswissenschaft an der Fachhochschule in Münster, sind aber auch Experte für Abfallwirtschaft. Was muss denn hier alles entsorgt werden? Im Abfallschlamm befinden sich vor allem Nitrate, Schwermetalle, Antibiotika, also alles hochgiftige Stoffe. Das Problem ist, dass die Gülle, also der mit Wasser vermischte Dung, ins Grundwasser eindringt. In Deutschland dürfen wir deshalb nicht einmal die Hälfte der Gülle als Dünger verwenden. Das, was übrig ist, muss in weniger belastete Gebiete abtransportiert werden. Ja? Bei den Mastbetrieben wie hier zum Beispiel sind das so ca. 120.000 Tankwagenfuhren jährlich, ja, die woanders entsorgt werden. Was wir ja auch machen. Wir haben uns immer an die Richtlinien gehalten, immer. Also was die Nitrate ja... In Smithfield haben wir eine ganze Menge Seen und Flüsse. Da können wir alles in die Seen und Flüsse ableiten. Das ist hier undenkbar. Das würden wir nie machen. Das dürfen wir auch gar nicht. Ist alles nach Vorschrift. Und dann, also, wir leben ja hier von den Schweinen, ja? Also bisher zumindest die ganze Region. In North Carolina haben wir mehr Schweine als Menschen. Andreas, was bedeutet denn das Schwein den Menschen? Na, also er liebt es, also zumindest auf dem Teller. Man muss davon ausgehen, dass bis zum Jahr 2050 doppelt so viel Fleisch verkonsumiert wird wie bisher. Ja? Dann werden 70% landwirtschaftlich genutzter Fläche solche Anlagen wie diese sein. Und 30% des weltweit angebauten Getreides wird dann für die Fütterung der Tiere nötig sein. Und dafür braucht man wie viel Wasser? Also um ein Kilo Schweinefleisch herzustellen, benötigen wir 4.600 Liter Wasser. Für ein Kilo Rind sind das dann 13.500 Liter. Für ein Kilo Reis hingegen sind es nur 1.440 Liter. Und für ein Liter Milch brauchen sie ungefähr 790 Liter Wasser. Aber Mangel an Wasser ist im Moment nicht Ihr Hauptproblem, oder Holger? Auf einmal, ja, sind die Nitratwerte im Grundwasser viel zu hoch. Jetzt behaupten die, unser Abwasser- und Düngemanagement wäre mangelhaft. Obwohl wir uns immer, immer an die Richtlinien bei der Entsorgung der Gülle gehalten haben. Und jetzt verdoppeln die uns auch noch den Wasserpreis. Das ist unser Untergang. Und dazu noch die Bevölkerung, die aufgebracht ist, weil wir mit unserer Schweinezucht jetzt natürlich die Bösen sind. Aber wenn der lokalen Bevölkerung das Wasser ausgeht, dann kann man ja schon verstehen, dass da ein Umdenken einsetzt, oder? Aber bei uns haben die Konzerne ersten Zugriff auf das Wasser, nicht die lokale Bevölkerung. Und die Konzerne bekommen das Wasser auch günstiger. Ja, das erwarten unsere chinesischen Partner ja auch. Deswegen sind wir mit denen nicht ins Geschäft gekommen. Weil diese Ökoterroristen, ja, unseren Hof angegriffen haben. 500 Schweine. Verstehen Sie, 500 Schweine haben die aus der Anlage befreit. Und für die Kosten, die alle wieder einzusammeln, da müssen wir ja selbst aufkommen. Und jetzt? Ah, jetzt geht's ins Schlachthaus, oder? Ja. Es sieht eher aus wie in einem futuristischen Forschungslabor. Hier wurden bisher täglich 28.000 Schweine geschlachtet. Der Betrieb ist ganz neu. Aber wir gehen ja sowieso alle kaputt jetzt hier. Aber so ein Schlachthaus verbraucht auch sehr viel Wasser, oder? Wir schlachten täglich 40.000 Schweine und da brauchen wir 8 Millionen Liter Wasser für und dann haben wir 12 Millionen Liter Abwasser, die täglich bei der Arbeit entstehen. Und die leiten wir in die Cape Fear River. Wir haben da eine Genehmigung für und dann geht es direkt in die Atlantik. Was? Echt? Ja. Wir sind dann diejenigen, die die Wasserpreise explodieren lassen, oder was? Ich wette, alle, die über uns herfallen, ja, die essen abends trotzdem ihre Wurst aufs Brot. Dammda. Holger hat uns zum Mittagessen in die Kantine des Schlachthauses eingeladen, in der aber auch vegetarische Gerichte angeboten werden. Wir haben eine Videoverbindung zu Ken Feldhoff hergestellt. Andreas, ist es zum Schutz des Wassers notwendig, unsere Ernährung umzustellen? Bei einer ausgewogenen Ernährung, da geht es ja nicht nur um die Gesundheit des Einzelnen, sondern es geht darum, die Ressourcen bewusst zu benutzen. Ja? Also ich meine, ein Vegetarier verbraucht einfach weniger als die Hälfte an Wasser, den ein Fleisch konsumiert. Also eine ausgewogene Ernährung, die beinhaltet doch immer den Verzehr von Fleisch. Ich finde es unglaublich, dass unsere Kinder in den Schulkantinen kein Schweinefleisch mehr kriegen, bloß weil immer mehr Muslime in den Klassen sitzen. Das ist doch wahr. Ist doch so. Ja, aus Spirit. Ich glaube, ich nehme nur einen Tee. Entschuldigen Sie, ich habe ja nur darauf hingewiesen, dass die Fleischproduktion einen hohen Wasserverbrauch hat. Die Nachfrage nach Wasser wird das Angebot schon bald um 40% übersteigen. Es geht nicht darum, dass es zu wenig oder gar kein Wasser mehr gibt. Es gibt riesige Süßwasservorkommen unter dem Meeresboden. Da gibt es tausendmal mehr Wasser als in allen Flüssen und Seen zusammen. Die Frage ist nur, wem gehört es? Wer verkauft es wem? Und solche Reservoire gibt es auch in Nigeria? Sind Sie deshalb dort? Ich habe denen in Lagos gerade erklärt, dass wirklich alles von einer gesunden Ernährung abhängt. Sie müssen gesundes Wasser trinken. Die Sache ist die, hier in Lagos können sich von 22 Millionen Einwohnern 15 Millionen keinen Wasserzähler leisten. Eine Flasche von uns aber schon. Deswegen investieren wir hier nicht in Dienstleistung, sondern in Flaschenwasser. Schweinefleisch ist unverzichtbar für die Agrarwirtschaft. So, das ist ja auch ein Exportgut, machen wir uns nichts vor. Warum soll in China oder in Brasilien, wo ein Audi, BMW oder Benz in der Garage steht, nicht auch eine deutsche Fleischwurst im Kühlschrank liegen? Unser Thema ist aber der Wasserverbrauch. Wenn man Fleisch statt Reis isst, verzehnfacht man den Wasserbedarf. Aber wir haben doch gerade aus Lagos gehört, dass es genügend Wasser gibt dort abnormal. Uns machen die hier in dem Nassbetrieb zu. Wie versorgen ja das Grundwasser, sagen die. Ich muss dann eine private Sicherheitsfirma engagieren. Was ist denn, wenn die hier nachts meine Halle abfackeln? Was denn dann los? Dann feiern die ein Grillfest oder was? Und meine Familie, die kann nicht mehr ruhig schlafen. Wie Verbrecher behandelt man uns? Bald ist doch hier jeder, der noch Fleisch isst, ist Freiwild. In Libber in Westfalen beginnt Del Aqua mit dem Bau einer Pipeline, um das Wasser, das sie dort fördern, effizienter abtransportieren zu können. Ich treffe Chiara Manning, die den Konzern vor Ort vertritt. Ja, also diese Pipeline ist absolut sinnvoll. Ja, bisher können wir das Wasser, das wir abpumpen, ja nur mit unseren Tanklastwagen zu unserer Abfüllanlage transportieren. Das ist einfach zu wenig. Das heißt also, Sie wollen das Wasser aus Libber wie Öl oder Gas in einer Pipeline direkt in die Schweiz leiten? Ja, genau. Tobias und Lilia, Sie haben eine Mineralwasserquelle in Libber. Glauben Sie, dass auch Wasser aus Ihrer Quelle durch Del Aqua abgeführt wird? Ja, sicher. Wir haben die stärkeren Pumpen. Da fragt niemand nach, woher das Wasser kommt. Solange die Pumpen auf Ihrem Land stehen, da... Ja, Tag und Nacht fahren hier die Tanklastwagen vorbei. Und über den Bau von dem Pipeline sind wir auch nicht informiert worden. Also, wir werden uns das nicht gefallen lassen. Ach so, drohen Sie uns? Ja, mach ich. Und? Lassen wir. Der Preis für Wasser steigt unaufhaltsam. Welche Folgen das für die Menschen unter dem europäischen Rettungsschirm hat, versuche ich in Griechenland herauszufinden. Vlepume tous ef tous mas. Ich bin nach Athen gereist, um mich auch hier auf die Suche nach Wasser zu begeben, was in Griechenland nicht mehr jedem selbstverständlich zur Verfügung steht. Mein Name ist Natalia Papadopoulou. Ich arbeite fürs Jugendamt. Wir sind auf dem Weg zu einem jungen Ehepaar, Dimitri und Eleni Manola. Sie haben eine kleine Tochter, 15 Monate alt, Christina. Leider gibt es Probleme. Mein Name ist Yorgos Torosidis. Und Sie begleiten Natalia? Ja. Ich bin Polizist. Es ist Vorschrift, dass ich bei so einem Besuch dabei bin. Kyrie Manola, anixe din porta. Anixe din porta, tora. Canada. Kalimara. Guten Morgen. Terrasse. Bitte. Apodon. Hier entlang. Kalimara. Kalimara. Guten Tag. Cristina. Wo ist denn Cristina? Sie schläft. Kann ich sie sehen? Ich habe doch gesagt, sie schläft. Aber ich muss sie sehen. Wenn es sein muss. Bitte schön. Okay. Wo können wir uns am besten unterhalten? Hier. Was können Sie mir heute sagen? Hat sich an Ihrer Situation etwas geändert? Nein. Das heißt, Sie haben nach wie vor kein fließendes Wasser in der Wohnung? Nein. Könnt ihr denn erzählen, wie es dazu gekommen ist? Ich bin Maschinenbauingenieur. Ich war bei den Wasserbetrieben angestellt. In der Krise hat die Troika, also die Europäische Kommission, Europäische Zentralbank und Internationaler Währungsfonds, die haben uns gezwungen, die Wasserdienstleistungen zu privatisieren. Als das passiert ist, hat der neue Besitzer sofort angefangen, Personal zu entlassen. Mich hat es auch getroffen. Dann haben sie die Verbraucherpreise immer weiter erhöht. Ich bin Lehrerin. Als ich schwanger wurde, musste ich aufhören zu arbeiten. Dann konnte ich nicht mehr zurück, weil meine Stelle nicht mehr existierte. Mein Vater hatte früher eine Konditorei. Aber die Leute sind nicht mehr gekommen. Die können sich hier im Viertel vielleicht noch Brot, aber kein Süßgebäck mehr leisten. Ich habe es überall probiert. Aber in Griechenland ist es schwer für einen Maschinenbauingenieur. Sie sagen, geh ins Ausland. Da brauchen sie Fachkräfte. Ich möchte, dass meine Tochter in ihrer Heimat aufwächst. Es können doch nicht alle jungen Leute das Land verlassen. Was soll dann aus unserem Land werden? Ich jobbe in einer Autowerkstatt. Aber der Lohn reicht nicht. Für gar nichts. Verstehen Sie? Um 300% haben sie die Wasserpreise erhöht. Wissen Sie, wie es sich anfühlt, wenn man es sich nicht mehr leisten kann, sich zu waschen oder Tee zu kochen? Es ist entwürdigend. Griechenland gehört zu den Staaten, die Wasser als Menschenrecht anerkannt haben. Alle UN-Mitgliedstaaten haben das. Es verpflichtet die Regierungen, die Wasserversorgung nicht einzustellen. Auch wenn man, wie wir, nicht mehr bezahlen kann. Das Wasser wurde uns abgestellt. Wir kennen viele, denen es so geht. Wir sollen Wassergutscheine bekommen, aber wir wissen nicht wann. Warum soll der Betreiber so einen Gutschein akzeptieren? Wer bezahlt die? Nein. Sie stellen den Leuten Wasser und Strom ab. Und das war's. Erst dachten wir, wir können zu meinen Eltern ziehen. Da gab es die Konditorei noch. Ihre Rente wird jetzt auch gekürzt. Das ist eine neue Auflage von Ihrem deutschen Finanzminister. Wir können meinen Eltern nicht auch noch zur Last fallen. Aber es bricht ihnen das Herz, dass sie uns nicht unterstützen können. Meine Eltern leben auf Lesbos. Sie haben da ein kleines Hotel. Wegen der Flüchtlinge kommen die Touristen nicht mehr. Also haben sie es als Flüchtlingsunterkunft zur Verfügung gestellt. Aber der Staat kann nicht dafür bezahlen. Sie haben die Flüchtlinge auf eigene Kosten versorgt. Und etwas Hilfe von unabhängigen Organisationen aus dem Ausland bekommen. Ich versuche, mein Englisch zu verbessern. Das brauche ich, wenn ich mich im Ausland bewerben will, aber es gibt so viele, die das machen. Ich weiß nicht, ob es für uns reicht. Wer bist du, der das hier auch losmacht? Eleni, Sie wissen, worüber wir gesprochen haben. Sie können uns unsere Tochter nicht wegnehmen. Ohne fließend Wasser ist eine ordnungsgemäße Versorgung ihrer Tochter nicht mehr möglich. Unserer Tochter geht es gut. Aber wir haben sie rechtzeitig auf die Verordnung hingewiesen. Haben Sie ein paar Sachen für Christina zusammengepackt? Das können Sie nicht machen. Wie können Sie das tun? Geben Sie mir Ihre Tochter. Es ist zu Ihrem Besten. Dimitri, bitte. Yorgos. Bitte geben Sie uns jetzt Ihre Tochter. Bitte. Πώς θα ρίμεις το παιδί μου είναι! Κόρη μου είναι, Δημήτρη! Όλα καλά. Είναι φοβερό. Es ist furchtbar. Es ist das dritte Mal in diesem Monat, dass ich so etwas machen muss. Was für eine Logik ist das? Sie können ihnen das Wasser nicht zahlen, aber Geld für die Unterbringung der Kinder in einem Heim haben sie. Und da kommen die Kinder nur hin, weil sie zu Hause kein fließend Wasser haben. Zum Kotzen ist das. Das ist ihr Europa, verstehen Sie? Das machen sie mit uns. Alles in Ordnung? Nichts ist in Ordnung. Die UNO und die Weltbank forcieren die Privatisierung von Wasser weltweit. Gleichzeitig haben die Vereinten Nationen Wasser zum Menschenrecht erklärt. Wie lässt sich ein Menschenrecht mit einem Tarifsystem vereinbaren? In London treffe ich mich erneut mit Ken Feldhoff, der hier den Abwassermarkt sondiert. Wir blicken auf die Themse und es stinkt zum Gott erbarmen. Das ist Charles May, CEO von Times Water. Charles, das ist Mia Schelling. Sie interessiert sich für Wasser, wie wir. Ja, London gilt als Abwasserhauptstadt Europas. Times Water hat eine Priorität. Times Water liefert Shareholder Value und das tun wir richtig erfolgreich. Wir haben es geschafft, die Verbraucherpreise in kurzer Zeit um 147% zu steigen. Das ist doch super. Wir haben Gewinne von 2 Milliarden im Jahr. Dazu noch kommt 116 Millionen, die wir als Steuernachlass bekommen, dafür, dass wir alte Abwasserröhre oder sowas sanieren sollen. Welche Rolle spielt denn Ken Feldhoff dabei? Ach, der Ken, der hat mir immer so Feuer und Marsch gemacht. Diese Vermittlung, die er liefert, das ist für uns sehr, sehr wichtig. Wir müssen gucken, dass es einen Platz für die private Wasserwirtschaft gibt. Afrika könnte mit seinen ganzen Niederschlägen den ganzen Bedarf selbst decken, ohne dass wir mitspielen. Und das gilt es zu vermeiden. UN-Mitgliedstaaten haben sich dazu verpflichtet, den Zugang zu sauberem Trinkwasser als Menschenrecht anzuerkennen. Im westfälischen Libber sinkt das Grundwasser durch Tiefenbohrungen, die der Lebensmittelkonzern Del Aqua dort durchführt, dramatisch ab. Was Wasserknappheit in Detroit bedeutet, werde ich dort von einem selbsternannten Sanitärtechniker erfahren. Detroit im Nordosten der USA, nahe der Grenze zu Kanada. In einem obdachlosen Camp treffe ich mich mit Alan. Ja, Wasser. Sollte man meinen, dass das in einem freien Land wie der Vereinigten Staaten von Amerika, dass da jeder fließend Wasser zur Verfügung hat? Aber wir sind hier in Detroit. Hier ist nichts, wie es sein sollte. Jedenfalls nicht für die meisten. Wie kommt es denn, dass du so gut Deutsch sprichst, Alan? Ich war bei der US Army und 2 Jahren Heidelberg stationiert. Da hatte ich eine Freundin, Katrin. Durch sie habe ich das gelernt. Aber ich konnte nicht bei der Armee bleiben. Bei Katrin auch nicht. Eigentlich lebe ich schon immer in Detroit. Früher war es eine große Nummer. Autoindustrie, Musik. Komm, ich zeige dir, wie es bei uns so läuft. Alan führt mich durch das Squatter Camp. Die Hütten sind auf einer Brache in der Nähe einer stillgelegten Fabrik aufgestellt. Zusammengezimmert aus Holzresten, Wellblech und Pappe. Ich bin seit 4 Jahren obdachlos. Viele von uns wohnen in der Innenstadt. In leeren Miethäusern oder in Stadienruinen, auf der Straße. Viele Trinker. Aber es gibt mehr solche Gemeinschaften, wie hier bei uns. Manchmal müssen wir schon umsiedeln, aber im Prinzip passiert hier nichts mehr. Die Grundstücke bleiben ungenutzt, die Häuser verfallen einfach weiter. Es ist 9 Uhr am Morgen und gut gelaunt nimmt Alan seinen Dienst auf. Ich selbst sage, ich bin unser Sanitärtechniker. Die schwarze Säcke spendet so ein Typ von Supermarkt. Hier ist unsere Toilette. Los geht's! Also die Toilette ist ein Ort unter freiem Himmel. Ja. Hier hinter dieser Busche stehen unsere Eimer. Ich fülle die Exkremente jeden Tag aus der Eimer und in die Säcke um. Die Säcke transportiere ich dann auf mein Fahrrad. Mein Fahrrad ist mein ganzer Stolz. Und es benutzen wirklich alle diese Eimer? Wir sind ja trotz allem zivilisierte Menschen. Also wir sind auch diszipliniert, wenn es um Hygiene geht. Im Rahmen unserer Möglichkeiten halt. Also die Säcke auf dem Rad ist ein wackeliger Angelegenheit, wie du siehst. Jetzt geht's zu einer öffentlichen Toilette. Die ist 2 Kilometer entfernt. Neben sauberem Trinkwasser wurde auch die Sanitätsversorgung als Menschenrecht deklariert. Latrinen oder Toiletten müssen eine sichere, würdige Umgebung und Intimsphäre garantieren und genau wie Trinkwasser aus der Leitung zu jeder Tages- und Nachtzeit in Reichweite jeden Haushalts, jeder Erziehungseinrichtung und jeden Arbeitsplatzes sein. Hi, Maya. Hi. So, Mia. Mia. All right. There you go. So, I'm Terrence. I'm a teacher at a public school. Ich bin Terrence. And I'm also the ich bin Lehrer an einer öffentlichen Schule und da auch Sprecher der Lehrerschaft. Ich treffe mich mit Terrence bei der Tankstelle, an der ich auf Alan warte. Was machst du denn in dieser verlassenen Gegend? Yeah, there's a lot of empty houses here in Detroit. Ja, es gibt eine Menge leerstehender Häuser in Detroit. Eine Schande. Ich halte hier jeden Morgen auf meinem Weg zur Schule und kaufe ein paar Gallonen Wasser, weil die meisten Kinder zu Hause kein fließendes Wasser haben. Deswegen sage ich, sie sollten wenigstens Wasser in der Schule haben. Ich muss sie jeden Morgen daran erinnern, dass sie das Leitungswasser erst eine Weile fließen lassen sollen, bevor sie es trinken. Wenigstens so lange, bis es nicht mehr trübe ist. Aber es gibt Trinkwasser in den Schulen? Yes. Ja. No. Nein. They actually shouldn't drink. Eigentlich sollten sie es besser nicht trinken. Okay. Danke, Terrence. Okay, was a pleasure. Mittlerweile ist Alan mit seiner Ladung angekommen. Kannst du sagen, was du jetzt hier damit machst? Ja, also, es gibt hier eine öffentliche Toilette und in die entleere ich meine Säcke. Ach, vielleicht willst du lieber etwas Abstand halten. Danke für den Tipp. Ich warte immer auf jemanden, der mir das sagt, dass es verboten ist. Aber hey, hier ist eine öffentliche Toilette, oder nicht? ~20 Liter Wasser am Tag für jeden, das ist der absolute Minimum. Also für Trinkwasser und persönliche Hygiene. Wenn du 50 hättest, könntest du auch Wäsche waschen und baden. Wie viel braucht man denn normalerweise? Ja, du als Deutsche verbrauchst täglich 300 Liter Wasser. Die Italiener brauchen noch mehr, aber nicht so viel wie die Kanadier oder wir Amerikaner. Du bist ja ein echter Wasserexperte, Alan. Ja, vielleicht. Wahrscheinlich interessiert man sich eher an die Sachen, die man sich selbst nicht hat. Ne? Also, hier kann ich meine leeren Säcke in diese Container hier entsorgen. Alan zaubert aus den Taschen seiner zerbeulten Hose eine Zitrone hervor und mit deren Saft reinigt er sich nach getaner Arbeit die Hände. Warum schafft es ein Land wie die Vereinigten Staaten von Amerika nicht, jede seiner Bürger als Solidarität die 50 Liter Wasser zu geben, die er braucht? Wenn du einem das verweigerst, heißt es eigentlich, du bringst ihn um. In der ganzen Welt gibt es über 1 Milliarde Menschen, die kacken in Eimer und Plastiktüten. Das wäre dann sowas wie ein Massenmord, oder? Hm. Was wird das, der Alan? Also was ist deine Perspektive? Ich gucke, was die Tage bringen. Ein nach der andere, denke ich. Ja, das werde ich tun. Was soll ich sonst noch tun? Ich besuche Ken Feldhoff im Hauptsitz von Del Aqua. Ken, was halten Sie von Alans Geschichte? Ja, also, es gab in Berlin Ende des 19. Jahrhunderts die sogenannten Nachtemmas. Das waren Frauen, die dort damals, weil es noch keine Kanalisation gab, jeden Abend in die Häuser gegangen sind. Dort haben sie die Eimer mit dem Kot abgeholt, dann haben sie ihn in Bottiche gefüllt und die haben sie dann auf Rieselfeldern außerhalb der Stadt ausgekippt. Und zu unserem Glück hat sich die Abwassertechnik weiterentwickelt. Nicht? Natürlich arbeiten wir zusammen mit der Weltbank daran, überall eine angemessene Sanitätsversorgung zu gewährleisten. Aber wie wir in Lagos gesehen haben, finden sich da nicht überall Investoren für so ein Projekt. Ken Feldhoff ist ja nicht nur der Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen für sauberes Trinkwasser und sanitäre Anlagen, sondern auch der CEO von Del Aqua. Und in dieser Eigenschaft kontaktiert er jetzt seine Assistentin Chiara Manning, die in Libba Del Aquas Geschäfte vorantreibt. Ken? Ich höre. Ach ja, prima. Gut. Also, das wird jetzt interessant hier, weil die Stadt kann offenbar nicht mehr ausreichend Leitungswasser zur Verfügung stellen. Das Grundwasser sinkt schneller ab als erwartet, aber ich habe natürlich auch unsere Fördermenge extrem erhöht. Wenn die jetzt nicht mehr genügend oder nur noch unsauberes Leitungswasser haben, macht das unser Flaschenwasser umso attraktiver. Das war der Plan. Was ist mit diesem Wittrock? Ja, also die Wittrock-Quellen, die sind in Verhandlungen mit der Stadt, weil die Stadt, die möchte, dass Wittrock sein Mineralwasser für die städtische Versorgung zur Verfügung stellt. Und das heißt? Das heißt, mit Ihrem Einverständnis natürlich, würde ich ein verbessertes Angebot zur Übernahme der städtischen Wasserbetriebe vorlegen. Okay. Falls das wieder abgelehnt wird, ist auch kein Problem. Einen höheren Umsatz mit unserem Flaschenwasser erzielen wir so oder so und die Nachfrage, die wird weiter steigen. Den Wittrock, den setze ich unter Druck. Gut, kriegen Sie das alleine hin? Ja, natürlich. Ganz Deutschland blickt mittlerweile nach Libba. Die Anwesenheit von Del Aqua verändert die Stadt. Wie sicher ist unsere Wasserversorgung tatsächlich? Ist diese Ausnahmesituation auch in anderen Regionen denkbar? Und jetzt stehe ich hier mit Lilia und Humphrey. Hallo. Hallo. Wie habt ihr euch denn eigentlich kennengelernt? Ja, Lilia und ich, wir haben online eine Bürgerinitiative ins Leben gerufen, damit wir unser Wasser von Del Aqua zurückholen. Und ja, der Feldhoff und diese Manning, die treffen sich gerade mit meiner Mutter, um über die Wasserwerke zu verhandeln. Und ja, meine Mutter ist ja eigentlich die Bürgermeisterin, aber ich finde, sie sieht das nicht so ernst mit unserer Bürgerbewegung. Und ich finde auch, dass sie das viel zu sehr verharmlost, was wir da ins Leben gerufen haben. Ja, wichtig ist, dass wir jetzt nicht mehr nur online aktiv sind. Genau. Sondern, dass wir auch vor Ort für alle sichtbar Zeichen setzen. Ja. Und es sieht so aus, als wären wir beide die beiden, die bereit sind, dafür Verantwortung zu übernehmen. Ihr habt nämlich für heute eine Bürgerversammlung im Vereinsheim des SV Libba einberufen. Richtig, ja. Ja, mein Mann ist Vorsitzender von dem Verein. Heute ist die erste Versammlung und wir werden sehen. Wir wissen nicht, wie viele Leute kommen werden. Also, ich denke mal, es werden schon ziemlich viele kommen. Ja, ich hoffe es auch sehr. Es ist nicht so leicht, die aufgebrachten Bürger wirklich in Bewegung zu setzen. Die Bürgermeisterin Linda Köhne hat Ken Feldhoff und Chiara Manning von Del Aqua zu einem Vororttermin in einem städtischen Krankenhaus gebeten, um dort die Wasserkrise Libbers zu erörtern. Warum hier, Linda? Lieber geht das Wasser aus. Es war nicht abzusehen, dass die Produktion von Del Aqua unsere eigenen Wasserreservoire angreift. Das bedroht natürlich zuerst einmal die Krankenhäuser und Altenheime. Wem der Grund gehört, dem gehört er von der Tiefe der Erde bis zum Firmament. Ne? Sie wollen unser Netz betreiben. Darum geht es doch, Herr Feldhoff. Ja, Sie haben Wasserstress. Wir nutzen derzeit mehr, als wir haben. Wenn Sie das meinen, Frau Manning. Ja, dann haben Sie katastrophalen Wasserstress. Ich bin sicher, dass es einen Weg gibt, Zugang zu Ihrem Wasser zu bekommen, ohne dass wir Ihnen im Gegenzug unseren Wasserbetrieb überlassen müssen. Auf der Inneren sind immer noch keine Kanister angekommen. Wenn wir die Wasserversorgung übernehmen, dann arbeiten wir profitabel und Sie erhöhen Ihre Steuereinnahmen. Das ist doch eine Win-Win-Situation. Die auf der Inneren sollen sich selbst kümmern. Wir brauchen alles, was wir haben für die Notaufnahme. Bei uns ist jetzt Dr. Simone Terodde. Wie macht sich denn der Wassermangel in Ihrer Klinik bemerkbar? Wie Sie sehen, stapeln wir kistenweise das Wasser in den Gängen. Flaschenwasser von Del Aqua? Ja, Good Life, das ist das Billigste. Aber ohne fließend Wasser können wir die hygienischen Mindeststandards in den Arbeitsbereichen, Pflege und auch in den Operationssälen nicht aufrechterhalten. Wissen Sie, was das heißt? Die OPs 3 und 4 sind außer Betrieb. Für die Feuchtreinigung der sanitären Anlage im Pflegebereich des Altenheims gibt nicht mehr genügend Wasser. Kommt gleich jemand zu Ihnen. Und die Zusatzkosten für das Wasser aus der Wittrockquelle können wir nicht mehr tragen. Klingelt da was bei Ihnen, Frau Bürgermeisterin? Ohne Wasser müssen wir den Laden bald dicht machen. Schwester, bitte schicken Sie jemanden. Es kommt jemand. Ja, aber was wird denn dann aus den Patienten? Die Transportwegen müssen in andere Krankenhäuser in den umliegenden Gemeinden verteilt werden. Es tut uns ehrlich leid. Ja, das tut Ihnen leid. Wenn wir wenigstens vorübergehend Zugang zu Ihrem Wasser bekämen, das wäre doch auch Werbung für Ihr Unternehmen. Also, ja, unser Wasser, das steht für Reinheit, Sicherheit, Gesundheit. Da sind Kranke, Kranke sind einfach für uns kein angemessener Werbetreiber. Aber es ist unser Wasser, über das wir reden. Unser Wasser, das Sie verkaufen. Sie haben uns das Wasser verkauft, als Sie uns das Land verkauft haben. Jetzt seien Sie doch mal konsequent und privatisieren Sie die Dienstleistung. Die Bürger werden das verstehen, es ist zu Ihrem Besten. Jeder würde die Versorgung bekommen, die ihm zusteht. Es ist uns völlig egal, wer uns versorgt. Hauptsache, wir werden versorgt und zwar möglichst schnell. Dr. Terodde. Ja, ich komme. Das Vereinsheim vom SV Libber bricht aus allen Nähten. Auf dem Podium ringen die Parteien vor den versammelten Bürgern um Verständnis. Unser Report zur unternehmerischen Sozialverantwortung ist genauso dick wie unser Finanzbericht. Ich glaube doch, das ist ein gutes Gleichgewicht. Sie sollten Vertrauen haben. Mit öffentlicher Treuhandschaft lässt sich kein Geld verdienen. Sie vertrauen Bürgermeisterin Köhne. Aber sobald eine Regierung den Markt reguliert, ist sie anfällig für Korruption. Wer sagt Ihnen denn, dass Ihre Regierung nicht korrupt ist? Was wissen Sie denn über die Geschäfte, die die Stadt mit den Wittrockquellen tätigt? Ihr seid doch alle korrupt! Moment mal! Ich stelle der Stadt Wasser zur Verfügung, obwohl sich das negativ auf mein eigentliches Mineralwassergeschäft auswirkt. Und das machen Sie umsonst? Natürlich nicht! Ja, denn es wäre doch Selbstmord! Wir müssen draufzahlen. So sieht's doch aus. Indem Ihre Regierung die Privatisierung der Wasserbetriebe verhindert, realisiert sie nicht länger das, was für alle gut ist. Sie stellt lediglich ein Hindernis für das Wohl des Einzelnen dar. Das Gemeinwohl dient nicht dem Privatwohl, sondern das Gemeinwohl nimmt dem Einzelnen das, was ihm zusteht. Wenn man der Regierung den Auftrag zur Realisierung des Gemeinwohls entzieht, was für einen Sinn macht eine Regierung dann noch? Ja? Was soll das für eine Politik sein, deren einziges Lösungsmittel die Überantwortung des Öffentlichen an den Markt ist? So funktioniert unsere Gesellschaft nicht. Ja, genau. Wer soll das sein, die Gesellschaft? Es gibt Männer, es gibt Frauen, es gibt Familien. Gesellschaft ist nichts anderes als die Begegnung auf dem Markt. Wenn Sie marktfähig sind, sind Sie gesellschaftsfähig. Wir bieten Ihnen lediglich ein Geschäft an, das uns allen Gewinn verspricht. Also denken Sie darüber nach. Das ist Erpressung. Und wir lassen uns nicht erpressen. So, danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, genau. Verpiss dich. Wir wollen euch hier nicht. Ruhe! Zwei Wochen später besuche ich Linda und Humphrey zu Hause. Die Stadtverordnetenversammlung von Libba hat mehrheitlich für eine Privatisierung der Wasserversorgung und den Verkauf an Del Aqua gestimmt. Linda, Sie hatten den Verkauf mit der Vertrauensfrage verbunden. Vertrauen, das Ihr Sohn verloren zu haben scheint? Du wusstest ganz genau, dass wir genügend Stimmen für einen Volksentscheid zusammenbekommen. Aber du hast Angst vor so einem Entscheid. Es gibt Entscheidungen, die man besser nicht von allen treffen lässt. Ich musste handeln. Hey, du bist die Regierung, weil wir dich gewählt haben. Du musst tun, was wir wollen. Und das Land und damit das Wasser, was du an die verkauft hast, gehört uns. Das Versorgungsnetz, das gehört einfach uns. Wo kommen wir hin, wenn ich immer erst fragen muss, bevor ich entscheide im Interesse aller Fälle? Und du glaubst mir ja wohl, dass ich im Interesse aller entscheide. Sonst würdet ihr mich ja nicht wählen. Also, aber der Verkauf scheint ja nicht unbedingt im Interesse der Mehrheit zu liegen, oder? Ja, ich sehe das anders. Du siehst gar nichts! Deine Bürgerinitiative, Humphrey, das ist eine großartige Sache. Ich bin stolz auf dich, wie du dich engagierst, auch wenn es gegen mich geht. Ich weiß, es ist nichts Persönliches. Deine Initiative ist ein großer Erfolg, aber ihr seid zu wenige. Das stimmt nicht! Und das weißt du! Humphrey, wo willst du hin? Ich habe hier nichts mehr verloren! Was glaubst du, wer mich versorgt? Ab jetzt versorge ich mich selbst! Humphrey! Tut mir leid. Kein Problem. Können Sie das ausschalten? Ja, natürlich. Mit der Übernahme der Wasserversorgung durch Del Aqua scheint Normalität in Libba einzukehren. Doch der Schein trügt, wie mir Lilia und Humphrey versichern. Die beiden treffen sich in Lilias Betrieb. Ich dachte immer, dass wir in einer Diktatur der Mehrheit leben, weil die ja die Wahlen gewinnt und bestimmt, was normal ist. Und sobald ich nicht normal bin, gehöre ich zur Minderheit und werde dem allen überstimmt. Und meine Wünsche zählen nicht, weil ich ja sowieso unerwünscht bin. Aber in Wirklichkeit leben wir in einer Diktatur der Minderheit. Und diese Minderheit, das ist die Elite, die alle Entscheidungen übernimmt, egal was das jetzt für Entscheidungen sind. Und dann sorgt diese Elite-Minderheit dafür, dass die Mehrheit ihren Regeln und ihren Ideen folgt. Und die Mehrheit, die folgt nur, weil sie denkt, das ist normal, weil es ja alle so machen. Nur, dass sie eben nicht merkt, dass sie nur das macht, was eine Minderheit ihnen aufzwingt. Du denkst zu komplex. Die Frage ist, wie holen wir uns zurück, was uns gehört? Ist Libba nur ein unbedeutender Nebenschauplatz beim Kampf ums Wasser? Um das herauszufinden, werde ich im zweiten Teil von Die Wasserkrieger Ken Feldhoff nach Brasilien begleiten, wo das 8. Weltwasserforum stattfindet und Akteure aus der ganzen Welt aufeinandertreffen. Die Wasserkrieger. Ein Hörspiel in zwei Teilen von Tim Staffel. Teil 1. Es sprachen Mia Schelling, Henrike von Kuig, Ken Feldhoff, Michael Rotschopf, Chiara Menning, Anna Schut, Tobias Wittrock, Ronald Kukulis, Lilia Alma Wittrock, Miriam Abbas, Linda Köhne, Johanna Gastorf, Humphrey Köhne, Robert Alexander Beer und viele andere. Technische Realisation: Benno Müller vom Hofe und Steffen Jahn. Regieassistenz: Sophie Garke. Regie: Tim Staffel. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks in Kooperation mit Deutschlandradio 2017. Dramaturgie: Martina Müller-Wallraff.